Es steht nicht gut um die CSU, zumindest außerhalb Bayerns. Noch nicht einmal mehr alte Parteifreunde lassen in diesen Tagen nach dem Papier zur drastisch eingeschränkten Zuwanderungspolitik, das auf der Vorstandsklausur verabschiedet wurde, ein gutes Haar an den Christsozialen. Der frühere langjährige CDU-Generalsekretär Heiner Geißler erklärte heute Morgen im Deutschlandfunk: Es ist die Angst vor der AfD. Wer ständig Angst hat und anderen Leuten Angst macht, der gerät leicht in Panik. Und wer sich in Panik befindet, der macht dann so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Nun, Geißler muss vielleicht in der CSU damit rechnen, nicht mehr ganz ernst genommen zu werden. Darin waren die beiden Schwesterparteien untereinander schon immer gut. Wenn aber auch der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, den Forderungskatalog der CSU zur Flüchtlingspolitik für gefährlich hält, dann gewinnt das doch eine etwas andere Dimension. Ich bin entsetzt über dieses Papier, das sage ich offen, entsetzt darüber, dass hier eben so eine unsaubere Sprache in eine politische Kommunikation eingeführt wird, bei der im Grunde genommen derjenige, der seine Ressentiments bedient sehen will, diese in diesem Papier findet, indem man mit Reizwörtern operiert, indem man vereinfacht, indem man Dinge zusammenstellt, die so nicht zusammengehören. Und in einer extrem schwierigen Frage, in einer Frage, bei der Menschen unsicher sind und in denen sie Ängste haben und in denen sie Sorgen haben, ob eigentlich dieses Deutschland sich so stark verändert, wie es sich übrigens international in jedem Fall verändert wird und verändert, dass diese Ängste bedient werden, statt sie zu beschwichtigen und die Probleme sorgfältig und sachlich aufzuarbeiten, das hat mich schon bei diesem Papier wirklich entsetzt. So Sternberg heute Morgen im Deutschlandfunk. Ein Hauptproblem sieht Sternberg darin, dass in der Debatte vieles durcheinander geworfen werde, etwa die Fragen von Zuwanderung, der Flüchtlingshilfe und der Integration. Mit Schlagworten wie Obergrenze, Burka-Verbot oder Leitkultur präsentiere man Scheinlösungen, die gar nicht umzusetzen seien. Deutlich wurde heute Morgen auch die SPD-Generalsekretärin Katharina Barley. Das CSU-Papier nähere sich in weiten Teilen den Rechtspopulisten in Sprache und Inhalt an. Wenn man so agiere, dann füttere man dieses Monster nur noch, ohne etwas damit zu erreichen. Aber dieses Verhalten spiegele auch den tiefen Graben zwischen den Unionsparteien wider. Der Konflikt liegt zwischen CDU und CSU und da muss er auch gelöst werden. Was dahinter steht, das können die handelnden Akteure besser beurteilen. Man gewinnt allmählich den Eindruck, dass es wirklich nicht mehr um Themen geht, sondern im Wesentlichen um Personalfragen. Da muss Angela Merkel jetzt mal für klare Verhältnisse sorgen.